Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht mit den musikalischen Wanderungen von Stan Webbs Chicken Shack. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Call me poor boy, boy, you let me down. Well, they call me poor boy, let me down. You know that I love you, but you drag me down. Well, your mama wrote and told you you never ever love again. Well, your mama wrote and told you never love again. You know I love you, but you never love again. Yeah. Well, your mama wrote and told you never ever laugh again. Well, your mama wrote and told you never laugh again. You know that I love you, but you never love again. But you never love again. But you never love again. Chicken Check Live am 26. Oktober 1973 in der Universität von Brunel, England. Die Nummer, die gerade als Soundcheck-Ouvertüre zu hören war, heißt Poor Boy, eine Eigenkomposition von Gitarrist und Sänger Stan Webb. Im Februar wurde Stan Webb 60 Jahre alt, nach wie vor spielt er mit dem Hühnerstall-Gigs und im vergangenen Jahr erschien auch eine prima Live-DVD von dem aktuellen Chicken Check Lineup. Der Song Poor Boy ist bis heute aus dem Live-Programm der Band nicht wegzudenken. Die Mischung aus variiertem Blues-Schema, Hardrock, Wawa-Orgien und laut-leise Kontrasten ist sozusagen Stan Webbs Visitenkarte geworden, gerade auch hierzulande. Ich kann mich daran erinnern, dass die Studioversion von Poor Boy anno 72 wochenlang in der Popshop-Hitparade von SWF 3 war. Die deutschen Fans haben Stan Webb die Treue gehalten, auch wenn die neuen Musiktrends in seinem Heimatland England ihn vom Radar der Medien verschwinden ließen. Gegründet wurde die Band als Trio anno 1965, laut Lexika in Birmingham. Chicken Shack waren damals Stan Webb, Drummer Alan Morley und Bassist Andy Sylvester. Die Band war aber nicht immer auf Stan Webb zentriert. 1967 wurde die Band zu einem Quartett. Hinzu kam eine Pianistin und Sängerin mit einem ganz eigenen Timbre, die auch noch eigene Songs schreiben konnte. Christine Perfect. Die nächste Nummer ist eine Co-Komposition von Christine Perfect und Stan Webb. Der kommt auch gleich selbst zu Wort. Now tell me, how long have you been in the business, Mr. Webb? Well, yeah. I see, and I believe you use guitar strings. Do what? What's that in? Well, you know what you play on the guitar. Yeah. Yeah, it's great. Yeah, man. Dad. I read it in the book. What you're gonna do, get like you used to be, and it's by your own group. What's the name of the group, Mr. Webb? It's all right, man. I'm out of my mind, man. Get like you used to be, and that. Oh, baby, you used to mean so much. to me. But you just ain't the same now. Get like you used to be. You're loving so many women, everyone you see. You're loving too many women, everyone you see. We never get much time together, get like we used to be. britische Band Chicken Shack wird meistens in die Schublade Bluesrock eingeordnet und da hätte Gründer, Sänger und Gitarrist Sam Webb vermutlich auch nichts dagegen. Aber ab und zu finden sich auf den LPs auch Songs mit anderen Klängen. Gerade eben gab es zum Beispiel aus der klassischen Musik geborgte Ritardandi, also Passagen, in denen bewusst das Tempo verlangsamt wird und der anders als gewohnt fließende Rhythmus am Ende der Strophen des Songs ist ein Wechsel von schnellen Dreiviertel- und Viervierteltakten. Auch dazu war die Band also fähig. Mich erinnert das Stück auch ein wenig an die ein oder andere Beatles-Nummer, vermutlich wegen dem Orchesterarrangement. Some Other Time heißt der Song, eine der ganz wenigen Chicken Shack-Nummern mit Orchesterbegleitung. Komponiert wurde sie von Stan Webb und Keyboarder Paul Raymond. Das schöne Orchesterarrangement schrieb der Trompeter Terry Noonan und der hat das Orchester bei der Aufnahme auch selber dirigiert. Some Other Time erschien auf der vierten LP von Chicken Shack, 1970 war das, die Platte heißt Accept. Davor gab es ein Stück vom zweiten Chicken Shack-Album Okay Ken. Die Aufnahmen zur Platte fanden 1968 statt, veröffentlicht wurde sie 1969. Jede Nummer wird auf der Original-LP von Stan Webb in seiner Rolle als Stimmimitator angesagt. Mal parodiert er den damaligen Premierminister Englands, Harold Wilson, ein anderes Mal DJ-Legende John Peel oder es wird ein Pseudo-Interview inszeniert, eine Parodie auf die Kombination ignoranter Reporter und durchgedrehter Rockstar, wie vor dem ersten Song der Chicken Shack-Dublette eben. Sängerin und Co-Autorin des Songs war Christine Perfect. Get Like You Used to Be heißt die Nummer. I still love you. 20 other women. You know another one wouldn't do. Train gets back. Baba, baby, see you when the train gets back. Well, I'm leaving you now, and the train is moving down the track. This is a number which has just been recorded live, and it's by the Chicken Shack on his Tonight World Service program, which is a scoop for us because we never seem to quite catch up with anything that's going on. And it's a number called Blues is a Woman. Yes, this is a mean old dirty number, and it's called Blues is a Woman by the Chicken Shack. Oh! Oh! Oh, I say. Oh! Ah! Oh! I won't put no chain around you. You know you'll always be free. I got it clear in my mind. You don't belong to me. I've tried and I've tried to play your way. But every time you come back to me, I wonder how long you're gonna stay. Oh, believe me when I tell you, I don't wanna tie you down. Because I learned the hard way when you were messing me around. life again and be like I was before. I won't put no chain around you. You know you'll always be free. I got it clear in my mind. Das waren gerade drei Chicken Check Songs hintereinander. It's Okay With Me Baby, When The Train Comes Back und zum Schluss A Woman Is The Blues. Die letzten beiden Nummern kamen von der ersten bzw. zweiten Chicken Check LP. 40 Blue Fingers Freshly Packed and Ready To Serve heißt das 68er Debüt. Okay Can ist der Titel von Album Nummer 2. Los ging diese Chicken Check Trilogie wie gesagt mit It's Okay With Me Baby, der ersten Single der Band. Aufgenommen wurde sie am 6. Dezember 1967. Im Herbst 1967 hatte die Band einen Plattenvertrag bei dem englischen Label Blue Horizon unterschrieben, dem Label, das damals auch Peter Greens Fleetwood Mac lancierte. 1967 war auch das Jahr, in dem die Band quasi auf den Spuren der Beatles und vieler anderer Bands wandelte und nach Hamburg kam. Einen Monat lang spielten sie damals im Star Club 3-4 Sets pro Abend. Der Name der Band kommt übrigens von dem Pianisten und Sänger Champion Jack Dupree. Bei einem Gig von Dupree und Chris Barber bestritten die bislang Namenlosen das Vorprogramm. Champion Jack Dupree schlug Stan Webb den Namen Chicken Shack vor, ein kreolisches Slangwort für Blues House. Als Chicken Shack die erste Single aufnahmen, bestand die Band aus Stan Webb, Christine Perfect, Andy Sylvester und dem neuen Drummer Dave Bidwell. B.B. King soll einmal gesagt haben, dass dieser Dave Bidwell von all den jungen Drummern den blues-typischen Shufflebeat mit am überzeugendsten spielt. Dave Bidwell spielte bis 1970 bei Chicken Shack, dann bei Savoy Brown. Er starb viel zu früh im Jahr 1977. Stan Webb wurde am 3. Februar 1946 im Londoner Stadtteil Fulham geboren. Bevor er 10 Jahre alt wurde, war die Familie nach Kidderminster in der Nähe von Birmingham umgezogen. Musikalische Aha-Erlebnisse hatte er mit den Jazz- und Blues-Shellac-Platten von zwei Onkeln. Bessie Smith beeindruckte ihn damals am meisten und eines Tages hörte er in einem Plattenladen in Birmingham das erste Mal Gitarrist und Sänger Freddie King. Der wurde fortan zu einem großen Vorbild. Später entdeckte Stan Webb auch die frenetischen Gitarren- und Gesangskünste von Buddy Guy für sich. Das hört man bei der nächsten Nummer von Chicken Shack besonders deutlich. Tonight, my woman called me with another girl. She about my woman, what can I do? Oh, worry on you. Well, I just don't know what it is worth the rest of my life. I'm just gonna sit here in my little room, wondering if she ever made my wife. And I just don't know what to do. Worry about my woman, worry about my woman, wouldn't you? Die britische Band Chicken Shack geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade der einzige Hit der Band, eine Coverversion von einem Etta James-Hit aus dem Jahr 1967. Chicken Shack kam mit dem Song Mitte 1969 bis auf Platz 14 der englischen Charts. Die Sängerin und Keyboarderin von Chicken Shack hieß inzwischen Christine McVie. Sie hatte den Bassisten von Fleetwood Mac geheiratet. Christine McVie verließ Chicken Shack wenig später. Sie hatte genug von den Tourneen und wollte mehr Zeit mit ihrem Mann verbringen. Bekanntlich machte sie aber doch weiter Musik. Nach einem ersten Soloalbum wurde sie Keyboarderin bei der Ausgabe von Fleetwood Mac ohne Peter Green. Deren späterer Erfolg hatte dann allerdings nichts mehr mit Blues zu tun. Hier sind zwei ganz unterschiedliche Stücke von Christine Perfects bzw. Christine McVies erstem Soloalbum aus dem Jahr 1970. Und zwischendurch gibt's den ersten Song gleich noch einmal, nämlich in der Version, die Chicken Shack noch mit Christine McVie für die BBC aufgenommen hatten. No Road is the Right Road, heißt die Eigenkomposition. good times to come. When you say that they'll always be, you and me. When I say that I know of all the good times to come, when I say that they'll always be, you and me. La la la. Eine Komposition des Fleetwood Mac-Gitarristen Danny Kirwan. Und das war ein zweiter Song vom ersten Soloalbum der ehemaligen Chicken Shack-Keyboarderin und Sängerin Christine Perfect bzw. Christine McVie aus dem Jahr 1970. Stan Webb dachte nach dem Weggang von Christine Perfect nicht daran aufzuhören. Mit dem neuen Keyboarder Paul Raymond wurden noch zwei Chicken Shack-Alben für das Blue Horizon-Label eingespielt. Der Name der LP aus dem Jahr 69 war eine satirische Anspielung auf den Heavy Blues Rock vom bleiernen Zeppelin. 100 Ton Chicken heißt das Album, 100 Tonnen Hühnchen. Und 1970 erschien das stilistisch bis dahin vielseitigste Chicken Shack Album, Except heißt die Platte, und davon gibt's jetzt gleich zwei Nummern hintereinander, Diary of Your Life und Never Ever. I'm not the only love that you ever had. die Vinylversion lief. Das Knacken ist unüberhörbar. Das waren zwei Songs von dem Accept-Album von Chicken Shack aus dem Jahr 1970. Und um die Band Chicken Shack geht es heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Stan Webb hatte 1970 andere musikalische Horizonte anvisiert. Die Gemeinsamkeiten mit den Ideen der Begleiter und der Plattenfirma wurden weniger. Folglich wurde die Formation aufgelöst und es dauerte 2 Jahre, bis ein neues Album von Chicken Shack erschien. Das hatte es dann in sich. Der neue Drummer war Paul Hancocks, ein Schützling von Led Zeppelin-Drummer John Bonham, und das war deutlich zu hören. Außerdem hatte Stan Webb endlich das Wawa-Pedal für sich und seine Gibson Les Paul-Gitarre entdeckt. Bis zu den 2 Uhr Nachrichten, jetzt von Chicken Shack ALP Nummer 5, Imagination Lady heißt die Platte, die Eröffnungsnummer Crying Won't Help You.